1. Wenn Männer einen Rechtsstreit führen und vor Gericht treten, sollen direkte ein gerechter Teil fallen, indem sie den Anschuldigen freisprechen und den Schuldigen verurteilen. 2. Falls der Schuldig ein Prügelstrafe verdient hat, muss der Richter anordnen, dass sich hinlegt und in seiner Gegenwart ein angemessen Anzahl an Schlagen erholt. 3. Man darf im maximal 40 Schlag geben, damit der Mitbürger durch ein Übermassage Bestrafung nicht vor den Augen des Volks entört wird. 4. Du sollst einem Ochsen während des Dreschens keinen Maulkorb anlegen, damit er während der Arbeit fressen kann. 5. Falls Brüder zusammenwohnen und einer von ihnen kinderlos stirbt, darf die Witwe kein mit einem Außenstehenden eingehen, sondern er Schwager muss seine Pflicht erfüllen. 6. Der Erstgeborene Sohn aus dieser Verbindung soll recklich als Nachkomme des verstorbenen Bruders gelten, damit dessen Name innerhalb Israels nicht erlischt. 7. Sollte der Mann jedoch kein Verlingen verspüren, sein Schwagerin zu heiraten, muss sie den Fall vor die Ältesten am Stadt bringen und sein Weigerung melden. 8. Die Ältesten seiner Stadt sollen in der Aufhin verleiden und zur Rede stellen, beharrte jedoch auf seiner Ablehnung, muss dies formlich erklären. 9. Dann soll sie in Anwesenheit der Ältesten auf ihn zugehen, im den Schuh vom Fassziehen und im Allsächen der Schande eines Gesichts backen. 10. Sein Haus soll fortan in ganz Israel als das Haus des Barfusses bekannt sein, und sein Unterlassen Pflicht zu erinnern. 11. Wenn zwei Männer miteinander kämpfen und die Ehefrau des einen herbeilt, ihren Mann zu retten, indem sie den Angreifer und seinen Geschlechtsteilen packt. 12. Dann sollst du one jegliches Erbarmen die Hand abhauen, die ein solche Handlungsstreng bestraft werden muss. 13. Du sollst in deinem Butel nicht zwei Würstchen den Gewichtstein mitführen, von denen einer schwerer und der andere leichter ist. 14. Ebenso ist es untersagt, in deinem Haus zwei unterschiedliche Holmer zu lagen, beim Abmessen von Wehren zu torschen. 15. Wo entstets ein Vollstandiges und korrektes Gewicht so ein Erlichs Maß, damit du lange in dem Land lebst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 16. Den Jeder, der solche betrügerischen Taten begett und unrecht tat, ist für den Herrn, deinen Gott, ein Graul. 17. Erinnere dich und das, was die Amalekiter dir auf dem Weg angetan haben, als aus Ägypten in die Freiheit zogt. 18. Sie griffen dich one Jied Gottsfürchten, als du erschöpft warst, und tobten al Nachzügler, die vor Müdigkeit nicht mehr Schritt halten konnten. 19. Wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe vor deinen Feinden im verheißenen Land verschafft hat, sollst du die Erinnerungen Amalek vollständig auslöschen, verges dein Auftrag niemals.